WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dominik Josic. Schönen guten Abend. Zweieck, ein Briefverhältnis, so heißt unser Hörspiel an diesem Sonntag. Und dieses Hörspiel ist ein Hörerwunsch, den wir sehr gerne erfüllen. Uns gefällt dieses schriftliche Tête-à-tête mit Corinna Harfuch in der Hauptrolle nämlich genauso gut wie Ihnen. Die Basis bildet eine Erzählung der Schriftstellerin Franziska Gräfin zu Reventlow. Vielleicht kennen Sie diesen Namen. Sie war eine schillernde Figur der Münchner Bohème, die 1912 Briefe an einen erfundenen Liebhaber geschrieben und veröffentlicht hatte. Diese einseitige Kommunikation wurde für das Hörspiel dann ergänzt. Jürgen Hoffmann verleiht dem fingierten Adressaten Gestalt und aus dem bloßen Sparringspartner erotischer Fantasien wird ein intelligenter Verehrer, der die ganze Kommunikation noch weiter anheizt. Passt also bestens zu den aktuellen Temperaturen dieses Stück. Ich wünsche Ihnen dabei gute Unterhaltung. Zweieck, ein Briefverhältnis. Hörspiel von Jürgen Hoffmann. Freie Bearbeitung der 1912 erschienenen Amoresken von Franziska zu Reventlow. Mit Corinna Harfuch und Joachim Bissmeier. Regie Götz Fritsch. Ja, nun sind Sie wieder fort, lieber Freund. Sie fehlen mir sehr. Mit einiger Wehmut denke ich an unser Beisammensein zurück. Vor allem an unsere Teegespräche. Es war doch recht hübsch, wenn wir aus Regen und Wind in den Teeruhm flüchteten. Und jedes Mal hatten wir Angst, ob unser Kaminplatz auch noch frei wäre. Mussten wir dann anderswo sitzen, waren wir eigentlich immer melancholisch. Man wurde auf einmal gewahr, wie ungemütlich die Welt sein kann und war plötzlich selbst ungemütlich. Vor allem Sie, lieber Doktor. Oh, Sie konnten sehr ungemütlich sein. Zum Beispiel, wenn Sie anfingen, es ernsthaft zu nehmen und mir die Seele aus dem Leib zu fragen. Ich weiß, gescheite Männer können das nicht lassen, aber es bleibt eine üble Angewohnheit. Und es ist einer der Gründe dafür, dass man oft die Dummen vorzieht. Das könnt ihr dann natürlich wieder nicht begreifen. Lieber Gott, ich denke auch manchmal ernsthaft nach. Ich liebe das Leben und ich liebe die Liebe. Beides ergründen mögen andere. Das vielbesprochene Abenteuer, dem ich mein Hiersein verdanke, ist zu Ende. Das Abenteuer, wie Sie es nennen, ist also absolviert. Es lag ja auch schon in den letzten Zügen, als Sie herkamen. Übliches Ende einer, wie ich sie nenne, Affäre. Er wurde mir so langweilig. Er war immer langweilig. Aber im Anfang habe ich das nicht gemerkt. Aber unterwegs sind Sie geblieben. Im Norden, bei Regen, in der Provinz. Das verstehe wer mag. Sie als Problem zu behandeln, um Gottes Willen, ich werde mich hüten. Ihr eigenes Gedächtnis jedoch, die Rolle möchte ich wohl spielen, wenigstens einen Augenblick. Ich glaube, er war einfach ein Anfänger. Aber nicht, wie Sie denken. In meinem Liebesvokabular ist damit einer gemeint, der weiß, wie man es anfängt mit uns Frauen. Es hängt viel davon ab, manchmal alles. Wie ein Mann die ersten Schritte gestaltet. Offen gestanden, lieber Doktor, bin ich einigermaßen froh, dieser Mühe als Genus enthoben zu sein. Jedenfalls, wenn ich sehe, wie plump die meisten ihrer Artgenossen sich bereits bei der Eröffnung einer Partie anstellen. Der deutsche Mann scheint das Spiel der Liebe fast nur als Blitzschach zu kennen oder als endlose Hängepartie. Am Brett einer ernsthaften Gegnerin kämen die meisten über ein Schäfermatt nicht hinaus. Ich glaube, viele Männer bewohnen ihre eigene Psyche nur wie ein Hotelzimmer. Und betritt eine Dame es zögernd, so schließen sie beim leisesten Anflug ihres Wohlwollens die Tür hinter ihr in Siegerpose ab. Nun bist du mein. Ich weiß von einem solchen Menschen, wenn er allein in einem Raum ist mit einer Frau, ganz zufällig natürlich, sieht er sich jedes Mal vielsagend um und sagt, wir beide ganz allein, eine komische Situation, nicht wahr? Ja, zum Totlachen, habe ich ihm geantwortet. Da war er perplex. Waren es nicht Sie, kaum 4 Wochen her, die sich anklagten und ohne jegliche Forderung meinerseits strikte Besserung gelobten? Sie hätten endlich genug von diesem Vagabundieren, dem planlosen Lauf eines Spielballs. Wozu stets dem Werben irgendeines Mannes nachzugeben, nur um hernach mit ihm die immer gleichen Restaurants zu durchstreifen, in den langweiligen Hotels langweiliger Städte, bei langweiligen Gesprächen, die Zeit verrinnen zu spüren? Nein, von heute an wollten sie ihr Leben ändern, ernsthaft an der Staffelei stehen, anders als die üblichen Mahlweiber, wenn es sein müsste, mit der Disziplin eines preußischen Beamten. Schluss mit Budenzauber und Bohème etc. pp. Die Affäre, er war ein hervorragender Anfänger. Und nun ist er fort, zu seiner Frau und den Kindern. Lächeln Sie nicht so niederträchtig. Was kann ich dafür, dass alle möglichen Leute Frau und Kinder haben? Man darf schon froh sein, wenn sie sich nicht scheiden lassen wollen, um einen fürs Leben anzugehören. Wasser auf Ihre Mühle, lieber Freund, ich weiß. Sie verstehen ja schon nicht, wie ich mich in ein solches Objet überhaupt verlieben konnte. Aber Ihre Rolle als Konversationsliebe scheint mir, haben Sie weidlich ausgekostet oder mir jedenfalls amüsant vorgespielt. Nur wenn Ihr altes Leiden aufbrach und Sie tiefgründig werden wollten mit mir, dann bekam ich wieder Sehnsucht nach ihm und stahl mich ans Telefon. Zum Beispiel, als Sie verlangten, ich solle Hölderlins Hyperion lesen. Hölderlins Hyperion, Herr Doktor. Unter südlicher Sonne, frisch verliebt, mit Vergnügen. Nur so. Fabia. Verehrteste, Sie bleiben mir ein Rätsel. Wie schön, dass Sie immerhin unsere Kaminunterhaltungen vermissen, wenn ich auch offenbar andere Erinnerungen in den Kamin schreiben kann. Nicht allein dieser Verlust lässt mich den Kopf schütteln über die Affäre, die Sie Ihr Abenteuer nennen. Sie wissen, ich schätze mich außerordentlich glücklich, bisweilen Gegenstand Ihrer Zuneigung zu sein. Aber ich könnte verzweifeln an der Wahllosigkeit, mit der Sie das gleiche Gefühl und Interesse an Objekte wenden, die Ihrer weder charakterlich würdig noch auch nur bizarr genug erscheinen, um einen Liebesroman mit Ihnen durchzublättern. Und der Lebensmagnetismus, der uns die flüchtige Anziehung gleich welcher moralischen Qualität immerhin zu erklären vermag, ihn möchten Sie doch kaum für eine Tändelei in Anspruch nehmen. Übrigens habe ich es trotzdem versucht mit der Hyperion-Lektüre, aber das Einzige, was mir Eindruck machte, war die Stelle »Guter Junge, es regnet«. Das gab meine Empfindungen so erschöpfend wieder, dass ich ganz glücklich war. Aber ich glaube, das haben Sie nicht begriffen. Denken Sie darüber nach, lieber Freund, und leben Sie für heute recht wohl. Sie, Fabia, sind nicht nur eine bezaubernde und kluge, sondern auch eine erfahrene Frau. Aber manchmal glaube ich, Sie haben nie aufgehört, Romantik und schnöde Wirklichkeit miteinander zu verwechseln. Oh, denken Sie nur nicht, ich selbst wünschte Nutznießer dieser Verwechslung zu sein. Um keinen Preis möchte ich mit Ihrem Paul tauschen. Ich danke Gott geradezu, dass ich nicht Paul bin. Aber ich wünsche Ihnen ebenso inniglich dahin, wo nach meiner sicheren Überzeugung sein alleiniger Platz ist. Als Kellner in einem oberitalienischen Promenadencafé oder als befragter Croupier in Bad Ems. PS. Rätselhaft allerdings wird mir bleiben, wie eine Frau überhaupt sich in jemand mit dem Namen Paul verlieben kann. Ich fürchte, Wertester, ich werde mich nie daran gewöhnen, meine Briefe zu datieren. Eigentlich tue ich es nur, wenn ich einen Brief verbummelt habe und meine Nachlässigkeit beschönigen will. Bei meinen ersten Jugendleben, da schrieb ich gern ein pathetisches Datum. 7 Uhr morgens, die Vögel zwitschern schon vor meinem Fenster. Dass sie wirklich zwitscherten, bezweifle ich, aber es machte sich so schön. Oder Mitternacht, meine Tante ist endlich schlafen gegangen. Auch schlafende Tanten wirken immer vorteilhaft auf die Erhöhung einer Liebesspannung. Aber soll ich das nun bei Ihnen auch so machen? Zum Beispiel 2 Uhr früh, eben ist er gegangen. Die Stufen knarren und es wäre mir recht peinlich, wenn ihn jemand hörte. Ich hab's ja gleich gewusst, o Freund meiner Seele, als Ihr Brief kam. Das alte Klagelied. Gerade die Frauen, die man am meisten schätzt, sind so furchtbar wahllos. Sie tragen es wieder einmal mit solcher Inbrunst vor, als wäre es ihre Lieblingsmusik. Übrigens behauptet fast jedermann, wir etwas ungezwungeneren Frauen seien wahllos. Ausgenommen mein Vater, der mich immer zu wählerisch nannte. Oder mein Verlobter, der sich für den Erwählten hielt. Aber das ist lange her. Der eine begreift nicht, dass man sich in einen Friseurtypus verlieben kann. Oder in einen Tenor. Würde Naturburschen aber verzeihlich finden. Der andere billigt selbst unansehnlichste Partien, Hauptsache beamtet, hat aber nicht das geringste Verständnis dafür, dass exotisches Temperament und südländisches Räderschlagen von unwiderstehlicher Attraktivität sein können. Gebrochenes Deutsch natürlich inklusive. Ein Dritter findet, dass allein Kopfmenschen... Fabia, entbehrte. Nun, wenigstens das können Sie mir einigermaßen nachfühlen. Nennen wir die Dinge bei Namen, nicht nur bei Vornamen. Für meinen Geschmack, verzeihen Sie, verströmt Ihr verallgemeinerter Paul denn doch einen leichten Ogu. Mir scheint auffällig viele Männer, jedenfalls in unseren Kreisen, hegen alle Erfahrung ungeachtet eine genau umrissene Vorstellung davon, welchen moralischen Kategorien eine Frau genügen müsse. Das Weib hingegen, jedenfalls die Frau, die mehr Maskulines kennengelernt hat als den eigenen Gatten, ich spreche also noch keineswegs vom Luder. Es nimmt die Männer weder wahr als Schurken noch als Übermenschen. Es sieht einfach den Mann, der getrieben ist von seiner biologischen Bestimmung und ist auf seine geschlechtliche Attacke gefasst, ohne sie als gut oder böse einzustufen. Der Mann imponiert der Frau nun einmal, vorausgesetzt, er ist ein richtiger Mann. Interessant ist eigentlich immer nur das Wie. Und Paul war davon eine Sorte. Personifizieren Sie in Ihrem Paul nicht just das, was Ihre kämpferischen Geschlechtsgenossinnen, all die Frauenrechtlerinnen, Blaustrümpfe und Suffragetten, den Herren der Schöpfung lauthals um die Ohren schlagen? Abkopplung des erotischen Abenteuers vom übrigen Gefühlsleben? Vergegenständlichung der Sexualität gegenüber der ganzheitlichen Persönlichkeit etc. pp.? Nun, warum nicht? Höre ich es vom Kamin her lächeln? Warum Freizügigkeit nur den Männern? Warum den Frauen nur Sittsamkeit, Libertinage dem weiblichen Geschlecht? Für Paul haben Sie keine Auffassung. Gar keine. Dabei ist Paul in diesem Fall nichts weiter als ein Sammelname. Er hieß überhaupt nicht Paul, aber er war es. Es gibt eine bestimmte Art von wiederkehrendem Erlebnis, das ich Paul nenne, aus dankbarer Erinnerung an seinen ersten Vertreter. Ich bin sicher, ich habe Ihnen das schon einmal erklärt. Aber begriffen haben Sie es offenbar nicht. Dabei ist es ganz einfach. Paul ist eine Begebenheit, die sich von Zeit zu Zeit wiederholt. Nicht etwa, weil sie einen besonders tiefen Eindruck bei mir hinterlassen hätte. Eher im Gegenteil. Paul ist immer etwas Lustiges, Belangloses, etwas ohne Bedenken oder Konsequenzen. Und er kommt immer wieder, jedes Mal in etwas veränderter Form und Gestalt. Eine Frau, die sich einem Mann hingibt, benötigt die Illusion, sie liebe ihn. Zumindest in jenem Augenblick vollkommener Zuwendung. Schiere Erotik, sie scheint mir aus gutem Grund im Schöpfungsplan des Weibes nicht vorgesehen. Liegt nicht die ungebrochene Vitalität der Frau in der vollkommenen Einheitlichkeit, mit der sie die Fortpflanzung der Art besorgt? Und beruht nicht im Verhältnis beider die Stärke des sogenannten schwachen Geschlechts gerade darauf, das gespaltene Wesen des Mannes, Geist und Trieb miteinander zu versöhnen, zu sich hinanzuziehen, wie es im Faust heißt? Nein, logisch gesehen ist Ihr allgemeiner Paul ein veritabler Widerspruch. Paul kann alles Mögliche sein. Verheiratet oder Junggeselle, junger Arzt oder älterer Kongressreisender, Leutnant aus Bayern, oder Neurologe aus Düsseldorf. Man lernt ihn im Urlaub kennen, am Strand, in Hotels, auf Reisen. An einem festen Wohnort? Nein, ich glaube kaum. Höchstens, wenn er sich vorübergehend dort aufhält. Zu Paul gehören Koffer und Kellner, irgendeine momentane und geräuschvolle Umgebung. Eifersucht allerdings kommt bei Paul selten vor. Schon, weil er sich seiner eigenen wechselvollen Vergänglichkeit wohl bewusst ist. Vorwürfe, ich sei wahllos, bekäme ich von Paul nie zu hören. Und Sie denken jetzt natürlich, Gott sei Dank, dass ich nicht bin wie dieser da, und Sie haben nicht einmal Unrecht. In aller Regel wird Paul einem bald langweilig, und man entflieht gerne in den Teeroom. Sie wissen, ich schätze unser beider Konversation über alles. erschöpfte sich aber das ewig Weibliche auf die Dauer in einer Konversationsliebe. Wer könnte uns dann verdenken, wenn wir diese Halbierung durch jene andere Hälfte, Abenteuer oder Affäre, zu komplettieren suchten? Ich muss freilich zugeben, dass ich selbst der Form unseres schriftlichen Verkehrs einen gewissen, wenn auch hoffentlich vorübergehenden Reiz abzugewinnen beginne. PS: Dass Sie Ihre verallgemeinerte Affäre just mit jenem Namen taufen, mit dem der Apostel Paulus seine gottesfürchtige Absage an alle früheren männlichen Ausschweifungen symbolisch bekräftigt, das stimmt den Psychologen allerdings nachdenklich und vergnügt. Zweisamkeit, ach Doktor, was für eine Verkümmerung. Unsere Kaminkonversation natürlich ausgeschlossen. Nein, ich predige nicht das ewige Bacchanal, ich predige überhaupt nichts. Aber es senkt sich doch immer wie ein nasser Nebel auf mein Gemüt, wenn meine Lebensliebe in kleine Karos aufgeteilt werden soll. In eingezäunte Grundstücke mit Eifersuchtshecken drumherum. Wie gewöhnen wir unserer Liebe endlich dieses kalte nordische Schuldbewusstsein ab, das zopfige Verantwortungsgefühl, Pflicht und Selbstbeherrschung vor dem ausgespannten Laken? Aber warum, lieber Freund, müssen Sie in dieses Horn stoßen? Sie sind klug, gebildet. Wozu brauchen Sie auch noch eine Theorie der Erotik? Ich bin kein Analytiker, der in Ihrer Jugend nach Gründen für Ihre erwachsenen Obsessionen herumstochert. Ich halte mich gern an die Logik in der Psychologie, der Sie selbstverständlich nur bis dorthin zu folgen brauchen, wo Sie mit dem Passepartout angeborener weiblicher Unlogik winken. Und gestatten Sie mir, dass ich Sie selbst zitiere. Tut man nicht in erster Linie stets, was einen freut und weil es einen freut? Und ist das nicht jedes Mal für jeden etwas anderes? Am Kamin, das versichere ich Ihnen, wären Sie mit solcher subtilen Frivolität keine zwei Sätze weit gekommen. Die geistige Isolation in der Provinz bekommt Ihrer streitbaren Geselligkeit kaum. Mir scheint, dass der Regen Ihre schillernde Oberfläche erst recht zum Glänzen bringt, Ihre Gedankentiefe aber doch erheblich verwässert. Ich liebe alle und alles. Das Leben mit all seinen Rätseln, seiner tiefen Trauer, es bleibt ein einziges großes Fest. Das Leben und ich. Wir schauen einander in die Augen und lächeln. Ach Gott, wenn alles immer Liebe sein sollte, Leidenschaft, wo käme man hin? Jedes Mal Seligkeit, wenn es anfängt, Konflikte, wenn es dauert, große Tragik, wenn es zu Ende geht, welche Langeweile! Und ist es nicht auch jedes Mal anderes, das uns zu verschiedenen Menschen hinzieht? Einer geht ans Herz und weckt wahres Gefühl, dann kommt ein anderer, mit dem man sich nur amüsiert. Bellamy, ein Künstler aller anatomischen Disziplinen, junger Knabe, romantisches Frühlingserlebnis, nicht zu vergessen, tiefe Sensation ohne Gemütsbeteiligung. Der fremde Mann. Fabia, liederliche. Ach Gott, wenn alles immer Liebe sein sollte, Leidenschaft, wo käme man hin? Verzeihen Sie, Liebste. Kann es sein, dass ich das irgendwo schon gelesen habe? Nein, warten Sie, gehört, richtig. Eine Urgroßtante war es, die das Leben ein, laut Nachruf, langes, erfülltes, weitgehend hinter sich hatte und den ersten Liebeskummer ihres Urgroßenkels mit diesen Worten zu heilen trachtete, wie man einem Kind über die verbrannte Hand pustet. Kann es sein, dass Sie in Ihrer Kindheit als altklug galten? Oder werfen Sie lieber einer der sieben Todsünden der Lüsternheit Kusshände zu? Mich dünkt, in einigen Ihrer Redewendungen gäbe es gewisse Hinweise auf das eine oder das andere. Der fremde Mann als unpersönliche Mechanik, flüchtiger Minnehandel mit Knabenunschuld. Ach, zum Teufel mit den inneren Werten. Der fremde Mann ist Ihr Gegenstück. Und meiner angeblichen Don Juan-Laufbahn krass entgegengesetzt. Deshalb müssen Sie sich diesen Exkurs in Schönschrift abmalen und sich als Votivtafel aufhängen. Seine Existenz liefert den klaren Beweis für die enormen Möglichkeiten von Ersparnis an Nervenkraft, sowohl gegenüber ehelichen oder eheähnlichen Zwangsverhältnissen, als auch im Vergleich mit Abenteuern, meinetwegen Affären à la Paul. Wenn ich einmal eine würdige alte Dame mit weißem Haar bin, werde ich Ihnen die Einzelheiten preisgeben. Grübeln Sie nicht über mich, lieber Doktor. Es ist eine Farbe jener schillernden Palette, auf der wir das Leben anmischen. Und nicht jedes Pigment wird einem auf der Akademie gezeigt. Die vielen bunten Möglichkeiten an Fingern und Zehen zusammen lassen sie sich nicht aufzählen. Jede Spielart hat ihre besonderen Reize. Nur findet man sich schwerlich in einem einzelnen Menschen beisammen. Erotik, wenn schon eine Erklärung benötigt wird, ist das Ensemble all jener Reize. Und mut nicht auch das Publikum, wenn es im Theater immer nur einen und denselben Mann, dieselbe Frau vorgesetzt bekäme? Wieder so eine unlogische Behauptung, höre ich Sie knurren. Wie angenehm, als Frau keine Logik zu brauchen. Haben Sie einmal davon gehört, dass Männer wie Frauen, und zwar beide Geschlechter vollkommen einerlei, gerade in Erotizis nicht nur zu gewissen Wiederholungen neigen, vielmehr geradezu der erstaunlichsten Gleichförmigkeit unterliegen? Natürlich nicht untereinander, sondern jedes Individuum für sich. Ist Ihnen niemals der Verdacht gekommen, dass verborgene Wünsche und geheime Triebfedern unserer Seele uns mit stupender Wahrscheinlichkeit immer aufs Neue einem gewissen Typus von Frau respektive Mann in die Arme treiben? Wer weiß, vielleicht ergeben auch die Splitter Ihres Kaleidoskops eine Ordnung. Und wenn man sie zusammensetzte, wären sie plötzlich einem alten Ölgemälde nicht unähnlich. Stellen Sie sich vor, ich sollte meine sogenannte Lebenserfahrung in jenen Schachteln ordnen, die man hierorts so liebt. Nach Reisen, Personen, Hotels und Berufen. Wenn ich meine Amouren Revue passieren lasse, die tragischen und die heiteren, seriöse Dauersachen und flüchtige Minnehändel, wie sie sich nacheinander, nebeneinander und durcheinander abspielten. Für mein Empfinden fügt sich alles ganz von selbst zur schönsten Harmonie zusammen. Auch wenn, und das gilt Ihnen, Cher Ami, andere Leute das Ölgemälde dem Kaleidoskop vorziehen. Kommen Sie mir nicht mit der Vielfalt und Verfügbarkeit jener Reize, aus denen Ihr Ensemble des erotischen Theaters besteht. Und dessen Aufführungen natürlich infamer Weise von den Hütern der Moral untersagt werden. Ich weiß nicht, wie oft ich sie schon in all ihre gaumenkitzelnden Konditoreien und exotisch duftenden Kaffeehäuser begleiten durfte, aber von der Delikatesse, die sie nach ausdauernd pikantem Besichtigen und speichelndem Abschmecken unter unzähligen Süßigkeiten zuletzt erwählten, weiß ich, dass es sich noch jedes Mal um eine Linzer Torte handelte oder um einen Apfelstrudel. Der Kellner, der Sie zum Tagesmenü überredet, sind in Wirklichkeit Sie selber. Womit ich gleichzeitig ausgedrückt haben will, dass mir das Erwähltsein zum Kaffee in der Konditorei mindestens ebenso abgeht wie das zum Tee am Kamin. PS. Zwar summieren die Eigenschaften, die ich bemängle an Ihnen, sich allmählich zu einem stattlichen Register. Doch muss ich auch eingestehen, dass dieses, fast wäre ich versucht zu sagen, leider, der tiefen Zuneigung zu Ihnen gar keinen Abbruch tut. Ganz richtig, Dottore, es ist sonderbar. Gerade wir bösen, treulosen Menschenkinder werden oft so ungemein ernsthaft geliebt, wie man nur unbescholtene Dinge oder anständige Frauen lieben sollte. Und meistens sind es die dummen Jungen, die uns beharrlich nachlaufen. Das ist süß, denn ich hege große Sympathie für ihre Sorte. Manchmal jedoch trifft es auch ganz intelligente Männer mit inneren Werten. Und damit ist dann nicht so leicht fertig zu werden. Besonders wenn sie uns nötigen, Tiefen zu offenbaren, über die unsereins gar nicht verfügt. Zur Strafe hält man ihnen dann ein Kolleg über den Typus, der noch schlimmer ist als sie. Den Retter. Niemals wird eine unartige Frau sich vor dem Retter retten können. Man kann sich noch so lange, noch so weit unten auf der schiefen Ebene befinden, glauben Sie mir. Irgendwann taucht irgendwo todsicher ein Mann auf, der uns durch wahre Liebe retten will. Vielleicht habe ich ja eine ausgesprochen rettungsbedürftige Ausstrahlung. Schon die geistlichen Beschützer meiner frühen Jugend jedenfalls glaubten, unter allen untrüglichen Anzeichen meines verführbaren Charakters ein gutes Herz in meiner Brust zu entdecken. Der Retter meint es aufrichtig und warm. Schon das ist schwer zu ertragen. Voller Verständnis für unsere vermeintlichen Malheurs ist er überzeugt, man habe jeden durchtriebenen Verführer glühend und tief geliebt. Nur seien jene es natürlich nicht wert gewesen. Er findet es einen Jammer, dass wir uns zeitlebens so weggeworfen haben an Unwürdige. Darin würden Sie sich mit ihm bestens verstehen. Unser Eins, sagt er, hat eben keinen Halt in sich selbst, und das hätten schlechte Männer schamlos ausgenützt. Ja, wenn wir an den Rechten gekommen wären, wie anders. Gretchen. Aber noch ist nichts zu spät. Der Retter wird das Wunder an uns vollbringen. Jede Schäferstunde betrachtet er als Anlass zu ernsthaften Gesprächen. In seiner unheilbaren Selbstüberschätzung ist er es, der unser zerflattertes Liebesleben einfangen und auf einen einzigen Brennpunkt konzentrieren wird, nämlich auf ihn selbst. Sie werden sich fragen, lieber Freund, wie überhaupt eine Verbindung zustande kommen kann zwischen Retter und Verlorener. Nun, weil er offenbar über eine Art siebten Sinn verfügt für die wenigen Situationen, in denen das möglich ist. Moralischer Kater zum Beispiel oder die selbstmitleidige Zerknirschung nach dem Krach mit einem Geliebten. Nun schlägt die Stunde des Retters. Man lässt sich bedauern, sich pflegen, verwöhnen. Der Retter ist ein großartiger Zuhörer, schon weil er selbst wenig erlebt hat. Erst ergreift er meine Partei, danach meine Hand. Sein Lieblingsausdruck ist armes Kind. Dazu streicht er einem die Haare aus der Stirn, eine unausstehliche Rettereigenschaft. Auf einmal betrachtet man seine eigenen Affären mit den Augen des Retters und eine Rührung überkommt einem über die eigenen Abgründe. Zum Glück dauert es mit ihm nie ernstlich lang. Für ihn zählen nur seriöse Dauersachen. Das Beste wäre, die Gerettete schenkt ihm ein Kind, natürlich von ihm, schon deswegen, weil er der Theorie anhängt, dass die Geburt bei Frauen eine Art Verwandlung auslöst, nymphomanische Hormone in gluckenhaftes Bindegewebe. Denn trotz schlagender Gegenbeweise hält er unbeirrt am Dogma von der monogamen Urveranlagung des Weibes fest. Spätestens, wenn der Retter einen so weit geführt hat, also von der schiefen Bahn auf die Zugspitze und nur zur Sonne hinaufweisend vom unendlichen Glück zu zweien schwärmt, was sich für mich exakt so anhört, als bestellte er beim Himmel bereits unseren Doppelsarg, ist es Zeit, dem Retter die Augen zu öffnen. Und Sie werden es vielleicht nicht glauben. Ob hoch droben auf dem Gipfel oder unten im Tal. Immer findet sich irgendwo ein Hotel, ein Restaurant oder ein öffentlicher Park. Und dann braucht man nicht allzu lang zu warten und trifft auf Paul. Fabia, Unrettbare. Ihren Retter schenke ich Ihnen für diesmal. Freuen Sie sich nicht zu früh. Etwas zu flott schnurren Ihre Zeilen beim Lesen ab, als dass der an Moby Dick geschulte Adressat nicht längst witterte, mit welchen Widerhaken Ihre Wurfgeschosse ausgestattet sind, ziehen wir vorsichtig ein paar Harpunen aus Ihrer Beute. Da gibt es also zunächst vor allem Ihre Sympathie für jene dummen Jungen, die Ihnen aller schlechten Behandlung zu Trotz unbeirrt nachlaufen, und Ihr Problem mit intelligenten Männern, jedenfalls solchen mit inneren Werten. Der einzige Unterschied zwischen beiden scheint, dass die dummen Jungen von ihrer Flatterhaftigkeit auch noch fasziniert sind, während die intelligenten Männer immerhin ihren Geist dagegen mobil machen. Daher auch Ihr Problem. Natürlich wissen Sie so gut wie ich, dass intelligente Männer niemals einen Angriffskrieg gegen eine attraktive Frau führen würden. Sonst wären sie ja dumme Jungen. Was sie tun, ist allein, sich gegen einen Überfall zu verteidigen. Und das praktisch ohne Hoffnung auf Sieg, denn sie stehen den Waffen einer Frau gegenüber. Das heißt, sie sind so gut wie wehrlos. Nun könnte es als bloße Frage der Zeit erscheinen, also von Erfahrung, bis aus dummen Jungen intelligente Männer werden. Aber der dumme Junge, den Sie meinen, ist in Wirklichkeit längst erwachsen. Seine Dummheit besteht schlicht darin, dass er gegenüber dem Weib konsequent und unbelehrbar wider besseres Wissen handelt. Ebenso wenig gibt natürlich für das Verhalten Ihres intelligenten Mannes seine Intelligenz den Ausschlag, sondern sein hartnäckiges Bestehen auf Moralität, auch zwischen Männern und Frauen. Sie fassen das Wort mit spitzen Fingern an und nennen es innere Werte. Zugegeben, meine Liebe, gerade ein intelligenter Mann, der sich einem intuitiven Weib ausgesetzt weiß, tut ausgesprochen gut daran, sich nicht allein auf die Standfestigkeit seiner Tugenden, sondern auch auf seine Kampfmoral zu verlassen. Hätte ich die Wahl, selbstverständlich habe ich sie nicht, dann gehörte ich lieber zu den intelligenten Männern als zu den dummen Jungen, obwohl der Herr Professor Unrat uns ja höchst drastisch vorführt, wie man mit einem einzigen Schritt sich von den einen zu den anderen gesellen kann. Aber Sie haben mich ganz offiziell zum intelligenten Vertreter innerer Werte ernannt. Weswegen es Sie kaum überraschen wird, dass ich, jungenhafter Begeisterung für Ihr liederliches, erotisches Leben unfähig, altmodisch auf Pflege von Zuneigung, Respektierung von Leidenschaft und Beständigkeit von Gefühlen bestehe. Vielleicht sind Dreiecksverhältnisse nicht jedermanns Sache und vielleicht nicht einmal immer die Ihre. Wie wenn Ihr allzu sorgloser Umgang mit ernsthafter Liebe nur ein Luxus wäre, für den die dummen Jungen mit ihrem Eifer und die intelligenten Männer mit ihrer Sucht bezahlen, könnte es am Ende sein, dass ihre diesbezügliche Nonchalance sich unversehens in tiefe Treue verwandelte, wenn, verzeihen Sie, bezaubernde Freundin, eines Tages weder ein dummer noch ein intelligenter Hahn nach Ihnen krähte? Danken quittiert, Cher Ami. Ihre Niederträchtigkeiten sind mir eindeutig lieber als Ihre sentimentalen Anwandlungen. Und schwarze Stimmung bei Ihnen kann ich vollends nicht ausstehen. Zugegeben, Doktor, ich bin nicht geschaffen für die Treue zu jeweiligen Liebhabern. Daraus aber zu schließen, ich sei treulos, geht ein bisschen weit. Bei mir dauert jede Liebe, auch die ganz ernsthafte, nur so lange, wie ich eben die stärkste Attraktion für den in Frage kommenden Mann bin und vice versa. Danach hört es auf, ganz von selbst. Es ist, weiß Gott, nicht immer leicht, seinen erotischen Triebfedern Folge zu leisten. Treue aber, Monogamie, dergleichen erscheint mir als fantasielose Vereinfachung des Problems. Ich jedenfalls habe nie das Verlangen verspürt, einen Menschen über Gebühr anzubinden, ihn gar ganz zu besitzen. Und wer mich festhalten wollte, es kam hie und da vor, ist mit solchen Versuchen nie glücklich geworden. Wäre ich ein Mann, ich ließe bei Zeiten die Finger von mir. Eigentlich sollten Sie meine Unbeständigkeit, ich ziehe den Begriff vor, als sympathischen Zug eines altruistischen Charakters auffassen. Hätten beispielsweise wir beide uns ohne ihn je näher kennengelernt? Und das wäre doch schade. Vielleicht ist Treue einfach eine besondere Begabung, ein Talent, wie zu Fremdsprachen oder zu Pianospiel. Sie sind, so viel sollte unstrittig sein zwischen Ihnen und mir, eine Klasse für sich. Mögen altfränkische Etiketten wie Seitensprung oder Fehltritt konventionellen Beziehungen zur Kennzeichnung von Untreue taugen, unser beider freie Form von Zuneigung scheint mir in Schubladen wie Dreiecksverhältnis und dergleichen kaum passend aufgehoben. Allerdings kenne ich, was Besitz anlangt, auch keine Sonderkonditionen. Ich gehöre allen und niemand. Wir stünden immer in einem Zweieck zueinander. Fabia, Listenreiche. Das geometrische Axiom, eine Gerade sei die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten, hat mich nie befriedigt. Zweieck, das überzeugt mich. Unmögliches Objekt. Intelligente Liebeserklärung. Damit ist alles gesagt. Ich ende hier. PS. Ich bin Ihnen noch eine Antwort schuldig, was gerade Männer so häufig in jene unglückliche Leidenschaft zu einer und gerade dieser Frau treibt. Nennen wir es einmal nach dem blauen Engel den Morbus Unrat. Auf den kürzesten Nenner gebracht scheint mir der Grund der. Die heutigen Frauen sind die Fantasien der Männer. Jede Fantasie jedoch pflegt vollkommener und köstlicher zu sein als der Fantasierende. Denn die Fantasie haust allein im Kopf, im Reich der Lüfte. Der Phantast aber wohnt auf der Erde. Imaginiert der männliche Kopf sich einen weiblichen Leib züchtig angezogen. Die Dame seines Begehrens wird ihm schamhafter verhüllt erscheinen, als er je sich auszumalen imstande ist. Erstelle sie sich in kecker Freizügigkeit vor, sie wird auch diesen Wunsch in seiner Fantasie übertreffen. Wir Männer sind Abenteurer auf einer Karawane durch die Jahrhunderte. Aber wenn Frauen von unserem Denken Besitz ergreifen, werden wir zu Verdurstenden in der Wüste, die nach der Fata Morgana lechzen. Und manchmal ähneln wir auch nur den Kamelen. Wir, die sogenannten Herren der Schöpfung, haben ja die Zoologie genau umgedreht, in der das Männchen bekanntlich fast ausnahmslos prächtiger daherkommt als das Weibchen. Für ihre intelligenten Männer freilich ist äußerer Schmuck und dergleichen allerdings nicht nur entbehrlich, sondern geradezu unangenehm, passt kaum in unsere versachlichte männliche Berufswelt unsere eher zweckmäßigen maskulinen Beziehungen untereinander. So haben wir uns für unser Schmuckverlangen, unsere erotischen Wünsche und Fantasien das schwache Geschlecht erfunden. Und siehe da, es spielt dieses Spiel nicht nur mit, es spielt mit seinen Erfindern. Wo auch immer Sie diesen Brief lesen, ein kurzer Blick in Ihre Umgebung würde jeden neutralen Beobachter überzeugen, wer hier mit wem sein Spiel treibt. Aber ist das so neu? Handelt es sich wirklich erst um eine Idee unserer modernen Gesellschaft? Schon Pygmalion, der Bildhauer, schnitzt sich ein Idol, eine Göttin der Schönheit, und als sie zu Leben erwacht, leckt er ihre Füße, dass sie ihn erhöre. Morbus Unrat. Es ist tröstlich, dass die unheilbare Krankheit uns von Zeit zu Zeit immerhin Kunst hinterlässt. Oder doch wenigstens den einen oder anderen Brief. Mit wem, lieber Freund, soll ich denn nun mehr Mitleid haben? Mit Ihnen, den Männern oder mit uns Frauen? Wie Sie unsereins darstellen, wollte ich das eine nicht sein und bin auch nicht das andere. Wahrscheinlich handelt es sich bei mir ohnehin um eine Art drittes Geschlecht. Mit Pygmalion haben Sie nur halb recht. Sagen wir zwei Drittel. Immerhin war er zunächst heftig in Aphrodite verliebt. Erst als ihm die Unerreichbarkeit der Göttin klar wurde, verlegte er sich darauf, sie in Ton zu modellieren. Die Skulptur wiederum gefiel der Göttin so gut, dass sie beschloss, ihr Leben einzuhauchen. Ja, die Kunst. Ich darf nicht an mein verwaistes Atelier denken. Sie ahnen natürlich längst, dass so viel mythologische Weisheit nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Ein bezaubernder alter Herr, den ich bei Tisch kennenlernte, begleitet mich seit einigen Tagen bei dem einen oder anderen Spaziergang. Ich bin sehr beeindruckt, weil er trotz profunder Bildung stets auch noch galant und amüsant ist. Sie wissen, ältere Herren, die noch in Betracht kommen, sind nicht mein Fall. Aber die noch älteren, die es irgendwie hinter sich haben, können manchmal sehr reizend sein. Wir entwurzelten weiblichen Wesen haben meist einen dunkel verschwommenen Begriff von Eltern und Senioren, die uns übel wollen. Wenn ich den Geist, die Begeisterung dieses neuen Begleiters spüre, frage ich mich kopfschüttelnd, wie man so alt sein kann, ganz au concours und immer noch Freude am Leben haben, Interesse für alles. Er selbst übrigens verliert über dieses Thema kein Wort. Nur dass ihm die Zeit davonläuft, hat er einmal geseufzt. Ob er spürt, dass ich mich spiegle in ihm? Krankheit, Alter, Tod erscheinen mir als die drei wirklichen Unmöglichkeiten des Lebens. Alles andere geht letztlich von selbst. Fabia, himmlisch-irdische. Das Prädikat steht Ihnen zweifelsfrei zu. Aus jedem Ihrer Briefe spricht heiteres Einverständnis mit der Unvollkommenheit der Welt, von dem Ihre unstillbare Leidenschaft zu Schönheit und Reinheit unbeeindruckt bleibt. Zauberhaftes Rätsel. Aber, sehe ich Sie misstrauisch den Kopf schräg halten, denn Sie kennen mich, wenn auch schon lang nicht mehr von Namen. Aber dass das Altern Sie tiefer beunruhigt als Krankheit und Tod, das kommentiert Ihre freizügigen Auffassungen von Liebe höchst aufschlussreich. Subjektive und objektive Veranlassungen dazu will ich durchaus auseinanderhalten. Objektiv nämlich scheinen Sie mir nicht den geringsten Grund zur Sorge zu haben. Temperament und Charakter werden Sie stets mitten in den Lebensstrudel hineintreiben. Sie in diesem Sinn immer jung halten. Das wissen Sie. Krankheit. Damit komme ich vielleicht noch zurecht. Krank war man ja schon einige Male, auch schwerer. Man hatte eine Vorstellung. Und manchmal war es ja sogar ganz lustig. Blumen, sonderbare Mitpatienten. Sympathische Ärzte, das Vergnügen der Gesundung nicht zu vergessen. Was den Tod anlangt, so denke ich oft, unsere Angst vor ihm ist vielleicht ganz überflüssig. Es mag verdreht sein, aber ich ertappe mich bei dem Gedanken, das Leben, obwohl so viel dagegen eingewendet wird, ist doch schön. Vielleicht wird das Sterben am Ende auch nicht so schwer. Nur Alter. Da liegt ein böses Dilemma. Sehen Sie, wenn ich sterbe, möchte ich gerne noch so aussehen wie jetzt. Andererseits habe ich vorläufig doch gar keine Lust, diese Welt zu verlassen. Und wirklich alt werden, sodass man es sieht. ob man sich da nicht genieren wird? Weniger vor den anderen, die gewöhnen sich an einen. Vor sich selbst, im Spiegel, am Morgen. Gott, bist du alt. Was willst du denn noch hier? Was ihnen Angst macht vor dem Alter, entspringt einzig dem Fühlen und Empfinden. Ihr Aussehen, wenn es einmal soweit ist, die Falten, graue Haare, erschlaffender Körper, die Contenance, mit der sie jeden Gedanken daran spöttisch verscheuchen, verdeckt nur unzulänglich, wie solche Vorstellungen sie beunruhigen. Also da stelle ich mich mir lieber als angenehme alte Dame vor, wenig Falten und möglichst weißes Haar. Und an meinem Kamin, lieber Doktor, versammeln sich abends die alten Freunde, charmante Herren mit Krückstöcken und erzählen Schnurren, gute Jahrgänge wie der Wein, den wir uns dazu genehmigen. Ich glaube, die beste Altersvorsorge ist, dass man sich jetzt nichts entgehen lässt an Freuden und so intensiv wie möglich lebt. Dann wird man dermaleinst genügend müde sein und nicht bedauern, dass die Zeit um ist. Unseren biologischen Abbau, gar den Verfall, werden wohl nur die wenigsten unter uns fröhlich als Ausdruck von Reifung begrüßen. Aber selbst wenn ich Ihre Fantasie der am Kamin versammelten älteren Jahrgänge von Wein und Lebenserfahrung einiges abgewinnen kann, überspringt sie nicht ein paar entscheidende Jahre zwischen jenem Lebensabend und dem Mittag oder frühen Nachmittag von heute? Weichen Sie nicht vielleicht der heikelsten Frage aus, der nach dem Preis Ihrer Lebensmaxime, sich bei Zeiten nichts entgehen zu lassen? Wie bin ich nur auf dieses schreckliche Thema gekommen? Ach, Ihr Pygmalion und mein quicklebendiger alter Herr. Ihm können Sie übrigens wirklich vertrauen, in Gedanken. Er ist weder Paul noch eine andere Kategorie, hat einfach reife Vitalität und Esprit. Mein alter Herr also lieferte zu Ihrem Pygmalion eine geistreiche Interpretation. Die Modellierung in Ton, sagt er, verkörpert das irdische Prinzip, die Traumaphrodite aus dem Olymp dagegen das himmlische. Beides zusammen, sagt er, entspränge einer typisch männlichen Fantasie. Aphrodite beispielsweise hätte sich oben unter den Göttern sexuell recht aktiv gebärdet, sagt er. Die Theorie klingt ein bisschen angelesen, aber aus praktischer Erfahrung muss ich meinem neuen Mentor recht geben. Ich kenne jedenfalls mehr als einen Mann, in dessen Liebesleben diese sinnige Zweiteilung eine ziemlich zweckmäßige Rolle spielt. Von Seneca bis zu Montaigne galt es den Alten als selbstverständlich, dass die zum richtigen Leben erforderliche Klugheit sich aus der Wechselwirkung von Lebenserfahrung und Lebensplan entwickle. Erfahrung, da besteht bei Ihnen wohl kaum ein Mangel. Aber nur das gedankliche Vorwegnehmen des unweigerlich Eintretenden könnte sie zur zeitigen Anpassung ihrer Maxime nötigen. Irdische Liebe ist einfach eine Frau, mit der man sich intim liiert hat, was im Gegensatz zur himmlischen naturgemäß wechselt. Und obwohl man doch denken sollte, wenn schon, dann müsste die himmlische Liebe eifersüchtig sein auf die irdische, fast immer verhält es sich eher umgekehrt. Die leibliche schmollt, weil ihm die andere seelisch mehr bedeutet. Oh Gott! Ich bin, soweit ich mich erinnern kann, immer nur irdische gewesen. Seelische Eifersucht, nein. Seine Seele lasse man doch bitte unvermählt. Himmlische Liebe ist unerreichbar, momentan jedenfalls. Der Augenblick kann sich ziehen. Sie ist entweder weit entfernt oder anderweitig vergeben und gelegentlich einfach noch zu minderjährig. Andernfalls käme er ja mit der irdischen ins Schleudern. Die zahlreichen Vertreter dieses Doppelprinzips, die meinen Weg kreuzten, bekundeten stets lebhafte Bewunderung für meine unmonogame irdische Existenz. Aber sie zitterten beim bloßen Gedanken, ihre himmlische könnte ähnliche Anwandlungen haben wie ich. Abenteuer mit anderen verzehren sich auf die Dauer selbst. Mögen wir noch so viele Menschen in unseren Bann ziehen. Bestand hat nur das Abenteuer mit uns selbst. Also unsere tätige Auseinandersetzung mit der Welt. Altern hängt auch ab von der Entscheidung zwischen Abenteuer und Arbeit, also zwischen Affäre und Atelier. Ich glaube, wenn ich als Tier geboren wäre, ich wäre ein Vogelstrauß. Mit Hals, Augen und Gefieder zum Fliegen eingerichtet und doch hinuntergezogen an meinen langen, schweren Beinen zur Erde, von der ich vergebens abzuheben suche. Ihre Zweiteilung von himmlischer und irdischer Liebe verdanken Sie zwar den Prinzipien gewisser Männer, aber Sie machen kein Hehl daraus, dass Ihnen dieses Separé recht angenehm vorkommt. Nennen wir beides etwas weniger poetisch, geistige und sinnliche Zuneigung, so wird niemand bestreiten, dass Liebe sich fast immer aus beidem aufbaut. Es sei denn, wir reden über platonische Verhältnisse oder die schiere Befriedigung des Geschlechtstriebs. Sie, verehrte Freundin, wollen sich für eine Frau ausgeben, die stets nur irdische Liebe war. Bei Ihnen habe, behaupten Sie, mit der erotischen Anziehung immer auch die geistige aufgehört. Sie haben aber auch geschrieben, es sei jedes Mal etwas anderes, das uns zu anderen Menschen hinzieht. Wie, wenn dieses Unterschiedliche auf die Dauer an einem einzigen Menschen zu entdecken wäre? Ich habe bei Frauen oft gerade bewundert, wie irdischer Realitätssinn und bodenloses Gefühl Hand in Hand gehen, wie Freundinnen, die zwei fremden Kontinenten entstammen. Eben dies scheint mir auch der Grund, weswegen entgegen verbreiteten Vorurteilen die Frau bei der Einschätzung von Personen sich durchweg objektiver verhält als der Mann. Sie verabscheut ihre Nebenbuhlerin und hegt Rachegedanken wie kein männliches Wesen, ist aber absolut fähig, körperliche Vorzüge ihrer Feindin kühl einzuräumen. Sie liebt einen Mann herzlich und bewahrt sich scharfen Blick für seine Mängel. Wer böte mehr und bessere Voraussetzungen für ein Leben zu zweit? Ihnen, lieber Doktor, bin ich sicherlich himmlisch weit entfernt durch die Geografie. Aber glauben Sie mir, irdisch sehr nah. Es handelt sich bei mir eben um eine dritte Kategorie. Unser Geschlecht, wenn es liebt, erhöht fast immer sein Objet d'aimer und erniedrigt den Gegenstand seines Hasses bis zur Blindheit. Darf ein derart zur Illusionsbildung neigendes Genus sich eigentlich wundern, wenn es letztlich wirklichkeitsnahe Wesen, Frauen sind, die den Mann unmerklich sacht durchs Leben führen? P.S. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen meine Hand zu diesem Gang durchs Leben biete? Meinen Charakter zu überprüfen, bester Freund, würde mich langweilen. Falls ich überhaupt einen habe, geht da nur andere was an. Und mich selbst haben sowieso die schlechten Charaktere oder wenigstens die gemischten stets mehr interessiert als die guten. Der von Ihnen wohl erspürte Umstand, dass ich über keinen Lebensplan verfüge, heißt auch keineswegs, dass es ihn nicht gibt. Ich bin mir nämlich längst klar geworden darüber, dass mein Leben nach einem umgekehrten Prinzip verläuft. Genauer, das Prinzip meines Lebens ist, dass alles umgekehrt geht. Ich habe so viel Anlage, Neigung zu passivem Glück und doch sind meine Glücke fast immer stürmisch bewegt. Ich besitze nicht die geringste Begabung zu Konflikten und gerate doch immer mitten in sie hinein. Was ich auch tue und plane, unweigerlich kommt das Gegenteil dabei heraus. Aus meinen unüberlegtesten Handlungen entstehen die vernünftigsten Dinge. Nie werde ich ernten, was ich gesät habe. Aus diesem Grund beschloss ich vor langer Zeit stets umgekehrt zu leben, weil sich dann alles wieder ausgleicht. Seit diese Erleuchtung über mich kam, bin ich sehr zufrieden. Es ist mir zur lieben Gewohnheit geworden zu beobachten, wie eine mit größter Kraft und Begeisterung betriebene Angelegenheit vollkommen unrettbar scheitert. Und mit Erleichterung genieße ich den Augenblick, wo ich müßig und ohne Spur von Bedauern meine Werke untergehen sehe. Nun kann Neues wieder geschehen. Die praktische Anwendung, lieber Doktor. Ich weiß, Sie meinen es gut mit mir. Wirklich gut. Und wenn es Sie ein bisschen versöhnt mit meiner Unbarmherzigkeit, dann sollten Sie wissen, Sie wären der Erste, den ich fragen würde, falls es in meinem Lebensplan wieder umgekehrt kommen sollte. Mein Schicksal gönnt mir nun einmal auf Dauer nicht die rechtschaffenen Männer, die stetigen und verlässlichen. Beharrlich weist es mir vorübergehende, schwankende Existenzen zu, die Taugenichtse, Tunichtgute, Tausendsassas. Eine festere Form gibt es vielleicht auch für mich, aber dazu müsste ich noch ein bisschen älter sein. Noch etwas mehr, wie Sie sagen, im Lebensstrudel herumgeplanscht und die nachlassenden Freuden des Abenteuers verspürt haben. Das wäre die Distanz- oder Konvenienz-Ehe, also eine mit sehr viel Geld. Jeder bewohnte seinen eigenen Flügel und hätte seinen Verkehr für sich. Zu den Mahlzeiten träfe man sich, in großer Toilette und mit allen zeremoniell. Habe ich Gäste, lade ich ihn ein. Hat er Besuch, mache ich, so er es wünscht, die Honneurs in seiner Suite. Aber ohne den Lebensmagnetismus, der uns anzieht, könnte ich auch das mir kaum vorstellen. Ohnehin genügt für eine solche Lösung ja nicht das Älterwerden allein. Um nicht bloß ausgehalten zu werden, müsste man schon selbst eine offizielle Persönlichkeit sein, wenigstens im Nebenberuf. Wenn schon nicht berühmte Malerin oder Schriftstellerin, dann vielleicht etwas Tanzendes, Singendes, Springendes. Das Renommee ist wichtig für die Abschwächung der Eifersucht. Ah, die so und so, Donnerwetter, das ist ihre Gattin. Sobald die Männer nämlich Geld hergeben, werden sie scharfsichtig, wissen plötzlich Bescheid über Einkaufspreise. Jeder ahnt den anderen, woher der Pelz, das goldene Zigarettenetui, die Permutkette. Glauben Sie nicht, ich hänge an Geld oder Luxus. Ich finde es nur geschmacklos für eine Femme homme, wenn ihr äußeres Dasein sich ständig unter Krämpfen und Kalkulationen abwickelt. Mag es auch dem angeborenen Hang zu Wohlleben und Bequemlichkeit entspringen. Mehr noch trifft es die Eitelkeit. Frau in pekuniären Schwierigkeiten. Das ist immer ein schlecht gerahmtes Bild am falschen Platz. Übrigens gab es für dieses Bild bessere Zeiten, mittelmäßige und auch solche, wo es nur mit Reißnägeln an die Wand geheftet war. Wahrscheinlich hat mir keiner mehr richtig gepasst, seit ich einmal aus meinem wertvollen alten Familienrahmen entfernt wurde. Denken Sie nicht, dass ich Heimweh habe. Das setzte voraus, Heimat hätte es für mich wirklich einmal gegeben. Manchmal fliegt mich ein Gefühl an, das mich ähnlich berührt. Ein Gewohnheitsheimweh nach dem Ort, den Orten, wo man länger gelebt hat. Aber eigentlich eignen Wohnorte sich doch nie für mich. Und ich bin nichts für sie. Auf die Dauer vertragen wir uns nicht. Mein stärkstes, unstillbares Heimweh ist das nach Fremde. Nach Eisenbahnen, Schiffen, fremden Sprachen, nach Koffern und Hotels. Wenn das alles wieder um mich ist, dann fühle ich mich zu Hause. Zu Hause ohne jede Sentimentalität. Ich glaube, mir kommt alles im Leben provisorisch vor. Vielleicht bin ich selbst nur provisorisch gedacht, nur entworfen. Was andere an mir als Abenteuerlust verstehen, ist in Wirklichkeit die Suche nach meinem Entwurf. Einem Entwurf für mich ganz allein. Ich liebe es, zu lieben. Und ich liebe, dass man mich liebt. Mein Liebesglück ist mein Lebensglück. Aber ich könnte es um keinen Preis der Welt meiner Unabhängigkeit opfern. Mein Lebensritt ist einer auf ungezügelten Rappen freistehend. Nur fehlt mir einmal das Kostüm, ein andermal die Manege und manchmal auch ein Pferd. Ich bin gelaufen, gelaufen und hingefallen, wieder aufgestanden, umgeworfen, wieder aufgesammelt, bis ich da angekommen bin, wo mein Weg erst anfängt. Aber hat er überhaupt ein Ziel? Und dann die Angst und das Kräfteversagen und die Müdigkeit, bis die Lust wiederkehrt und die Liebe und das Lachen. Und dahinter immer das Gefühl, ich muss noch etwas Großes zusammenbringen im Leben. Oder ist das Große der Weg? Unser Kamin, liebster Freund, ist niedergebrannt. Für diesmal. Nehmen Sie diesen Brief als Abschied oder als Verheißung. Jedenfalls als stets Ihnen geltendes Lächeln Ihrer ungerahmten Fabia. Leben Sie wohl. Zweieck. Ein Briefverhältnis. Hörspiel von Jürgen Hoffmann. Freie Bearbeitung der Amoresken von Franziska zu Reventlow. Mit Corinna Harfuch und Joachim Bismayer. Tongestaltung Josef Rehlinger und Hertha Schumlitsch. Regieassistenz Wolfgang Stahl und Michael Manack. Regie Götz Fritsch. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 1999.